Paw Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Das große Rennen. Ein buntes Plakat hing über dem Eingang zum Rathaus. Fertig! Es zeigte die Fahrzeuge der Fellfreunde und eben hatte Sky, der Flughund, es mit dem letzten Haken befestigt. Dann landete das Cockapoo-Mädchen direkt neben Ryder, der die Straße mit bunten Luftballons schmückte, und klappte ihre Flügel ein. Das große Rennen in der Abenteuerbucht wird bestimmt ein Riesenspaß. Ja, und die Paw Patrol kann ihre tollen Fahrkünste testen. Seit Tagen freuten sich die Fellfreunde schon auf das Rennen, das quer durch die Abenteuerbucht führen sollte. Aber bis dahin war noch eine Menge zu tun. Chase, der Polizeihund, sperrte gerade die Rennstrecke ab. Ich muss vor dem Start die Hütchen aufstellen. Ich brauche noch mehr. Der kleine Schäferhund war mit Feuereifer bei der Sache, genauso wie seine Freunde. Rubble und Rocky halfen jetzt beim Verteilen der Luftballons. Erster! Ja, aber nur knapp. Es ist nicht wichtig, wer gewinnt. Es soll Spaß machen. Ryder hat recht. Wollen wir um die Wette rennen? Oh ja, und ob! Vergnügt flitzten die beiden los und Ryder lief zur Bürgermeisterin Gutherz hinüber, die bereits in den Korb eines Heißluftballons geklettert war. Ja! Gleich werde ich einen Blick über die ganze Stadt haben. Ryder, kommst du denn nicht mit? Ich werde an der Ziellinie stehen. Keine Angst, ich habe den Ballon ganz fest gemacht. Oh, ich mache mir keine Sorgen. Ich weiß ja, dass das Seil den Ballon festhält. Der Ballon stieg höher und höher, bis das Seil, das ihn am Boden hielt, ganz straff gespannt war. Von hier aus haben wir einen tollen Blick über die Strecke, Henrietta. Henrietta war das weiße Huhn der Bürgermeisterin und immer mit dabei. Aber noch waren die Vorbereitungen nicht abgeschlossen. Mehr Hütchen, ich brauche mehr Hütchen. Marshall geht in Führung und gewinnt das Rennen. Und die Zuschauer jubeln ihm zu. Es tut mir leid, Marshall, aber ich werde ganz bestimmt an dir vorbeisausen wie der Blitz. Die Fellfreunde konnten den Beginn des großen Rennens kaum noch erwarten. Sky wird gewinnen. Sie kann mit dem Hubschrauber eine Abkürzung fliegen. Kann ich nicht. Ich muss die gleiche Strecke fliegen, die ihr fahrt. Die Chips an ihren Halsbändern begannen zu blinken. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Na los. Wie immer, wenn Ryder sie rief, rannten alle sofort los. Auch Marshall, der ein bisschen tollpatschig war und prompt über ein Hütchen stolperte, das auf seinem Kopf landete. Nichts passiert. Wartet auf mich. Kurz vor dem Eingang zur Einsatzzentrale holte der Dalmatiner seine Freunde ein. Achtung, ich komme! Aber er hatte es zu eilig, bremste nicht rechtzeitig und riss seine Freunde von den Pfoten. Absteigen bitte! Marshall schüttelte sich und hopste in den gläsernen Fahrstuhl. Ich bin Erster! Und das kam wirklich nur sehr selten vor. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und brachte die Fellfreunde ins oberste Stockwerk der Zentrale. Auf dem Weg hinauf machten sich alle einsatzbereit und schlüpften in ihre Anzüge mit den Helmen und Rucksäcken. Ryder erwartete sie bereits vor dem großen Bildschirm. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Ich möchte die Strecke gern nochmal mit euch anschauen. Das Rennen startet am Rathaus. Es führt vorbei an Herrn Pfeffers Restaurant. Dann fahrt ihr hoch zu Jakes Berg, dann zu unserer Zentrale, über die Brücke und dann zum Rathaus zurück über die Ziellinie. Was für ein Rennen! Ja! Viel Glück und ich drücke jedem von euch die Daumen. Ich gewinne. Nein, ich brauche mehr Hütchen. Die ihr sagt, dass ich geschummelt habe, wenn ich gewinne. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Die Fellfreunde stürmten zu der großen Rutsche mit den vielen Kurven, die bis zu ihren Fahrzeugen reichte, und rutschten sie hinunter. Marshall sprang in sein Feuerwehrauto. Rubble in seinen Schaufelbagger. Sky in ihren Hubschrauber, Zuma in sein Luftkissenboot und Chase in sein Polizeiauto. Ryder erwartete sie bereits vor der Zentrale. Er saß auf seinem roten Quad und kaum waren alle da, ging es auch schon los, Richtung Rathaus. Viele Bewohner der Abenteuerbucht standen bereits überall an der Rennstrecke, als die Fellfreunde die Startlinie erreichten. Achtung, alle Teilnehmer auf die Plätze! Fertig? Alle stellten sich nebeneinander auf und Ryder hob bereits die schwarz-weiße Startflagge als... Wartet! Wartet auf mich! Das war doch der kleine Alex auf seinem Dreirad. Kann ich auch mitmachen? Tut mir leid, Alex, aber dein Dreirad kommt mit unseren Flitzern nicht mit. Nicht vergessen, Fellfreunde, Hauptsache man hat Spaß. Ganz egal, ob man gewinnt oder verliert. Viel Spaß, Alex. Danke, Ryder. Also dann, Rennfahrer, auf die Plätze... Fertig? Ryder schwenkte die Flagge. Los! Und das Rennen ist gestartet! Toll! Und Zuma geht in Führung! Das ist ein Fall für Chase. Ich werde das Rennen gewinnen. Marshall hat mal wieder die Nase vorn. Für einen kleinen Moment war der Feuerwehrhund abgelenkt und übersah Herrn Pfeffer, den Restaurantbesitzer, der gerade eine Kiste Melonen aus seinem Lieferwagen holte. Oh, Vorsicht! Zu spät. Herr Pfeffer ließ die Kiste fallen und die Melonen flogen durch die Luft. Du meine Güte! Eine landete auf dem Kopf von Sky. Igitt! Die andere im Feuerwehrauto. Total lecker! Bürgermeisterin Gutherz in ihrem Heißluftballon hatte natürlich alles beobachtet. Hey, Jemine, was für ein meloniges Chaos! Natürlich, meine Liebe, für dich habe ich auch etwas. Sie hielt Henrietta einen Maiskolben hin und das Huhn begann sofort zu picken. Ja! Jetzt waren alle Rennfahrer am Restaurant vorbei. Auch der kleine Alex, der im Moment letzter war. Oh. Teilnehmer haben das Melonenchaos gut gemeistert. Ryder verfolgte das Rennen über sein Pawpad. So wie es aussieht, liegt Rubble im Moment vorn. Die Fellfreunde fuhren jetzt an Jakes Berghütte vorbei. Rundherum lag meterhoch Schnee. Ja, Rubble ist der... Was? Da stand Jake und redete mit zwei Snowboardfahrern. Tut mir leid, Leute. Ich weiß, die Hütchen stehen im Weg. Ich räume sie gleich weg. Juhu! Danke. In großen Schwüngen fuhren die beiden bergab. Aber Chase fand das gar nicht gut. Die stehen da, damit wir nicht den Berg runterfahren. Zu spät. Achtung! Oh! Denn jetzt stieß Rubble gegen das Polizeiauto... Und Rocky, der als nächster angesaust kam, gegen den Bagger. Und schon rutschten alle den Berghang hinab. Auch Alex, der die Strecke großartig fand. Oh, los geht's! Chase holte jetzt die Snowboarder ein. Und die machten schnell Platz, denn er konnte auf dem glatten Schnee nicht bremsen. Entschuldigung, ich hab den falschen Weg genommen. Hui! Ich bin falsch abgebogen und nur auf der Durchfahrt. Wir kommen echt gut voran. Hilfe! Zu viele Bäume! Die Bürgermeisterin blickte nervös durch ihr Fernglas. Also, wie es aussieht, scheint es an Jakes Berg ein paar Probleme zu geben. Sie war so konzentriert, dass sie nicht merkte, wie Henriettas Maiskolben aus dem Ballon fiel. Im Moment ist Zuma vorne. Die Fellfreunde hatten den verschneiten Berg hinter sich gelassen und näherten sich der Zentrale. Na los, Fellfreunde! Das ist ein richtig spannendes Rennen! Sie sind an der Zentrale vorbei und Marshall liegt vorn. Henrietta interessierte sich nicht für das Rennen. Sie hatte Hunger und ihr Maiskolben war weg. Also begann sie an dem Seil zu picken, mit dem der Ballon am Boden festgemacht war. In Katis Hundesalon, der zwischen der Zentrale und dem Rathaus lag, bereitete Kati gerade ein Schaumbad mit vielen Seifenblasen vor. Sie wollte Katzi baden. Ab in die Wanne mit dir! Katzi wollte aber nicht in die Wanne. Sie war wasserscheu und sprang mit einem Riesensatz aus dem Fenster. Katzi! Vor Schreck ließ Kathi die flüssige Seife ins Wasser fallen. Und im Nu war alles voller rosafarbener Seifenblasen. Sie breiteten sich aus. Im Bad, im Vorgarten, sogar auf der Straße, wo Chase gerade die Führung übernommen hatte. Megafon! Achtung! Vorsichtig fahren! Ein Fellfreund nach dem anderen verschwand in der Seifenblasenwolke. Und als sie hintereinander wieder herauskamen, waren die Räder ihrer Fahrzeuge so rutschig, dass alle Mühe hatten, wieder geradeaus zu fahren. Alle bis auf Alex. Das war toll! So viele Seifenblasen! Bis dann! Eifrig strampelte er weiter. Die Teilnehmer kommen auf die Zielgerade! Jemine, was für ein spannendes Rennen! Es sollte noch viel spannender werden, denn jetzt hatte Henrietta das Seil durchgepickt. Hilfe! Und der Ballon stieg auf. Oh nein! Sky, der Ballon ist abgerissen, du musst was tun! Bin schon unterwegs! Sofort wendete Sky ihren Hubschrauber. Sie wusste, was sie zu tun hatte. Fellfreunde, zum Fußballplatz. Ryder braucht uns. Wer als erster dort ist. Im Nu war niemand mehr auf der Rennstrecke. Bis auf Alex und sein Dreirad. Na sowas, wo sind die denn alle? Da vorne ist schon das Ziel. Ryder war hinüber zur Wiese gelaufen und band sich einen Gurt um den Bauch, der mit einem dicken Seil unter Skys Hubschrauber befestigt war. Alles klar! Sky flog los und nahm geradewegs Kurs auf den Heißluftballon mit der Bürgermeisterin, der Richtung Berg schwebte. Ich bin gleich bei Ihnen! Jetzt steuerte Sky den Hubschrauber so geschickt neben den Ballon, dass Ryder sich an dem Rand des Korbes festklammern und hineinklettern konnte. Ja, ich bin der Flughund! Danke, Sky! Hallo, Frau Bürgermeisterin. Oh, Ryder, ich danke dir. Fellfreunde, alles klar, wir landen auf dem Fußballplatz. Ryder warf einen Sandsack nach dem anderen ab und als sich der Ballon genau über dem Fußballplatz befand, warf er zusätzlich noch einige Seile hinunter. Schnappt sie euch und zieht. Die Fellfreunde waren mit Feuereifer bei der Sache und machten die Seile am Boden fest. Bitte lass uns sicher landen. Bitte, bitte, bitte. Wir sind unten, Sie können wieder hingucken. Oh, ja, wir sind gerettet. Erleichtert drückte die Bürgermeisterin Henrietta an sich. Aber die schnarchte. Sie hatte von dem Abenteuer überhaupt nichts mitbekommen. Nun aber zurück zum Rennen, es ist noch nicht vorbei. Ryder schaute auf sein Pawpad. Hey Freunde, ihr müsst euch beeilen, Alex ist gleich im Ziel. So schnell sie konnten, flitzten alle zu ihren Fahrzeugen und zurück auf die Rennstrecke, wo sie begeistert in Empfang genommen wurden. Aber noch lag Alex vorn und strampelte so schnell er nur konnte. Doch Chase holte jetzt auf, war dicht hinter ihm, Alex strampelte noch schneller und noch schneller. Aber auch Chase hatte das Ziel schon fest im Auge. Das wird echt knapp. Jetzt waren die beiden genau nebeneinander, rollten über die Ziellinie, dicht gefolgt von den anderen Fellfreunden und... War das spannend. Wer hat jetzt das Rennen gewonnen? Ich habe ein Foto davon gemacht. Sehen Sie mal hier. Der Sieger heißt Alex. Ich hab's wirklich geschafft. Ich hab das Rennen gewonnen. Das hast du gut gemacht. Alex. Herzlichen Glückwunsch, Alex. Du hast gewonnen. Danke, Opa. Seht ihr, es muss nicht immer der Schnellste gewinnen. Aber heute seid ihr alle Sieger. Ihr seid die besten Rettungshunde. Und die besten Rennfahrer.